Nemi, du wolltest anfangen? Danke. Ja, also mein Zeugnis für die Zeit im Internet auf jeden Fall Philippa, mir cool. Freut euch alle Zeit, freut euch. Alles okay? Vorbereitungszeit war schon einfach. Also es ist einfach wirklich krass, wie extrem das ist. Sei es Visum, sei es. Warte kurz. Internet ist schlecht. Nini. Das Internet bei euch zu Hause ist schlecht. Ja, ich weiß. Aber das ist den ganzen Tag schon so. Ja, weil es wird angezeigt, dass euer Internet schlecht ist. Ja, aber du hörst mich doch, oder? Aber wir hören dich immer stoppend. Verstehe ich immer. Also das cuttet quasi immer. Das cuttet immer. Und es wird angezeigt, dass das Signal schlecht ist. Okay, ist jetzt besser? Ja. Mhm. Ich lasse die Kamera einfach aus wegen Konnektion. Also genau, sei es von der Vorbereitung her, dass es übertriebenst anstrengend war, noch von, also allein die ganze Planung war halt übelst gesegnet und glaube, jeder kann davon auch was lernen, dass Sachen einfach, ja, man anders auch planen muss, auch in der Abstimmung, wo viele Sachen einfach nicht so funktioniert haben. Aber dass man halt trotzdem sich einfach in dieser Situation freut und nicht sich davon irgendwie verunsichern lässt. Denn ihr müsst mich mal auf stumm machen, ne? Okay. Ja, also wie gesagt, ne, es ist halt wirklich sehr, sehr viel passiert und es hat auch, glaube ich, einfach nochmal gezeigt, dass wir alle eins sein müssen in Christus und dass nicht einer beispielsweise sein Ding durchziehen kann, weil oder der andere sagt, okay, mir ist das egal und dann ist gut, sondern dass man halt wirklich an einem Strang ziehen muss, um das auch überhaupt gemeinsam zu überstehen. Mhm. Also das war halt eine Sache, die ich auf jeden Fall gelernt habe, wo ich auch sage, das ist ein Testimony. Es ist aber auch ein Zeugnis, dass wir überhaupt gesagt haben, nach der letzten Reise, dass man nochmal mitfährt, weil, ne, ich hatte das ja auch schon mal gesagt, ich fand das halt beim letzten Mal auf jeden Fall gar nicht gut. Viele Sachen zumindest und hatte auch Angst, auch bei der Planung, dass es halt wieder so wird. Aber wie gesagt, ich habe mich einfach wirklich auf Jesus Christus versucht, die ganze Zeit zu verlassen, auch wo wir in Nigeria waren, dass ich nicht irgendwie gemeckert habe oder gesagt habe, okay, warum ist das jetzt blöd oder warum ist das, keine Ahnung, also warum funktioniert das nicht oder warum machen wir das nicht so und so. Beziehungsweise wenn ich dann gemerkt habe, dass okay, es funktioniert halt gerade nicht nach meinem Willen, dass ich dann halt auch irgendwann sage so, ja, praise the Lord, es geht halt sowieso nicht um mich, sondern mein Selbst ist tot und das Also es ist halt wirklich einfach ein Zeugnis, auch vor Ort mit der Beerdigung, was passiert ist. Also, ne, es ist ja alles gut gegangen, Gott sei Dank. Aber auch allein diese ganze Rückreise, das war schon echt extrem. Also so wie es sozusagen angefangen hat, so hat es auch aufgehört. Ich fand es einfach heftig, weil selbst wenn man eine Reise nach Japan plant oder nach New York oder sonst wohin, hast du nicht den Aufwand. Aber ja, der Heilige Geist hat mir halt auch die ganze Zeit gesagt, so Philippa 4,4, also freut euch, abermals sage ich euch, freut euch. Und ja, das war wirklich halt so ein Test, um zu sagen, okay, man bleibt halt die ganze Zeit in Christus. Auch wo ich sehr dankbar für bin, ist zum Beispiel auch die Konferenz, weil das auch anders geplant war und ja, ich auch manche Sachen einfach in der Planung nicht verstanden habe, ehrlicherweise. Aber man halt auch merkt, dass da das selbst einfach immer wieder auch hochkommt oder ankämpft. Und ich bin dankbar, dass wir uns trotzdem auch in solchen Situationen auf Jesus Christus verlassen haben und das wirklich durchgezogen haben. Und ich bete einfach, dass das, was wir da sprechen konnten zum Thema Identität, auch jemandem geholfen hat und auch wirklich ja, Leute berührt hat, Jesus Christus nachzufolgen. Und ja, das ist für mich wirklich ein Zeugnis. Ich bin sehr, sehr, sehr, sehr, sehr dankbar, dass wir alle gemeinsam noch nach Deutschland wieder zurückgeflogen sind, mit dem vorletzten bzw. letzten Flug, der dann überhaupt noch aus Lagos rausgegangen ist, weil seit Montag der Flughafen zu ist. Und ja, dass man aber auch einfach realisiert, dass Geld zum Beispiel nicht alles ist, dass man sich oftmals, ja. Jetzt, okay, jetzt geht's wieder. Ja, das liegt aber leider nicht im Internet hier. Ja, also dass man halt realisiert, dass Geld nicht alles ist, weil man einfach auch auf Basis dessen Entscheidungen halt trifft. Auch wenn man immer sagt, ja, der Heilige Geist ist in Kontrolle, aber allein zum Beispiel bei der Flugticketbuchung sei es, ja, dass wir eigentlich abgemacht hatten, dass wir zum Beispiel Freitag alle gemeinsam zurückfliegen und dann hat man gesagt, okay, weil das Ticket dann irgendwie für einen Tag später günstiger ist oder weil das mit der Airline günstiger ist, macht man das dann so und so. Und dass man aber sich im Endeffekt einfach trotzdem auf Jesus Christus verlässt, weil es ist nur Geld und Geld ist halt im Königreich Gottes das Kleinste. Und gerade in Nigeria wird einem das sehr bewusst, weil sich gefühlt alles nur um Geld dreht. Also sei es bei einer Beerdigung, sei es beim Geburtstag, sei es einfach in diesem ganzen Leben, klar, weil die Menschen das auch brauchen, aber man sieht es auch, dass es sehr geldfokussiert ist. Und ich finde, das kann auch selber so ein Anstoß sein, dass man dann halt sich selber auch Fragen stellt oder selber anfängt, die ganze Zeit aufs Geld zu gucken. Aber ja, ich bin einfach wirklich dankbar, dann auch zu sagen, so, praise the Lord, dass wir auch als Familie einfach wirklich Jesus Christus haben, weil sowas oder auch, keine Ahnung, die Situation jetzt mit dem Kontaktverbot, auch hier, wenn ich das höre, dass Leute schon davon ausgehen, mit Scheidungen oder Familienkriege und Streitereien, wo ich einfach sehr dankbar bin, dass, ja, es gab vielleicht Situationen, wo der ein oder andere unzufrieden war oder ja, nicht glücklich mit der Situation gewesen ist. Ich auch beispielsweise, ne, aber dass trotzdem jeder von uns sich auf Christus im Endeffekt verlassen hat und gesagt hat, so, ja, okay, praise the Lord, so, es geht halt nicht nur um mich. Und das finde ich auch echt ein krasses Zeugnis, dass man sieht, dass eine Familie in Christus auf jeden Fall Bestand hat. Ja, das ist mein Zeugnis für Nigeria. gesagt, ich bin auch sehr, sehr dankbar, mit den Leuten fliegen zu dürfen oder fliegen konnte. Und ich hoffe, dass wir dann beim nächsten Mal uns auch noch mehr auf Christus verlassen, damit auch Sachen einfach besser funktionieren, besser klappen. Aber selbst wenn nicht, dann ist es halt immer noch so, wir werden uns freuen in Jesus Christus, weil er unser Herr und Retter ist. Ja. Inni. Okay, jemand Fragen oder so? Ja, klar, ich frage. Ja, Dani, was war da so schön für dich diesmal? Also du hast ja jetzt gesprochen über die Allgemeine, über die Sache, dass man sich ja freuen soll, aber es gab wirklich immer Momente, wo du gesagt hast, ey, ich bin froh, dass ich hier bin, und es gab einen Moment, wo du sagtest, na, okay, ja. Warum bin ich überhaupt hier? Gab es solche Momente für dich? Ja. Sorry, ich kann es mir nicht verkneifen. Ja, also es gab auf jeden Fall Momente, wo ich mich gefreut habe. Es war halt auch die Familie natürlich wiederzusehen, zu sehen, dass es denen gut geht, dass obwohl anderthalb Jahre vergangen sind, eigentlich sich so treffen gefühlt, kein Tanz entwickelt hat oder alles noch so beim Alten war. Es war halt eigentlich so, als ob du nur zwei Wochen weg warst und bist wieder in das Wohnzimmer gekommen und hast dein Ei gegessen, weiß ich nicht was. Nein, also wie gesagt, ich habe mich wirklich gefreut, auch die Familie zu sehen. Ja, auch wirklich über die Konferenz. Also es war eines der Highlights der Reise für mich. Und dafür bin ich auch hingefahren. Ne? Also natürlich auch für die Beerdigung, aber auch für die Konferenz. Und selbst hätte irgendjemand gesagt, ich sage die Konferenz ab, dann hätte ich mich da selber hingestellt und zur Not vor den Stühlen gepredigt. Also das war auf jeden Fall, wo ich sehr dankbar war, auch ehrlicherweise, dass wir diesmal ein Hotel hatten. Auch wenn es jetzt natürlich nicht, keine Ahnung, das Hilton-Hotel war, aber es war auf jeden Fall eine krasse Steigerung. Warst du schon mal im Hilton-Hotel? Ey, Bruder, du weißt, wie es vorher bei Onkel Koller aussah, ich weiß, wie es jetzt aussah und ich habe mein Hotel gesehen. Ja. Solange du eine Toilette hattest und Toilettenpapier, warst du reicher als wir in Deutschland. Ja, das habe ich mir irgendwann auch gedacht. Also, ich meine mal, bei Onkel Koller war halt kein Wasser, kein Strom teilweise. Alles hat seinen Charme. Ich meine, jetzt nichts, es ist kein brutaler Angriff oder so, aber Japan hat doch auch nicht die größten Zimmer. Ja, aber in Japan ist halt nochmal ein ganz anderes Level. Da hast du wenigstens Klimaanlage. Und auch wenn du nicht die größten Zimmer hast, das ist halt irgendwie so ein. Du hast ein Bett, du hast. Das Toilette ist nicht sauber. Liebe? Was Toilette nicht sauber macht? Hatte ich das. Hast du nicht gestern das Ladekabel mitgebracht? Bei Onkel Koller, also wir haben es ja auch bei Tante Iwimari gesehen, wo wir dazu sechst in einem Zimmer auf Matratzen gepennt haben. Ja, was? Wer war denn im Zimmer? Alle. Alle außer Mami. Geber und ich. Geber hat geschafft, das im Zimmer mit sechs Menschen auszuhalten. Geber ist so dein Europäer. Ein Zimmer für sich und ein Flurzimmer für sich, Alter. Zu sechs. Ja, wir haben es irgendwie alle gesagt. Das ist ein Problem, Mann. Julia haben wir zu acht und acht. Ronaldo, Jean-Claude und ich und dann noch vier von unseren Cousins in einem Zimmer, Mann. Das war das Beste überhaupt, ey. Aber zu sechs im Zimmer muss da ein ganz neues Frosch gewesen sein, Alter. Vor allem du und Geber, Alter. Ich weiß nicht, ich war irgendwann so müde, dass es mir egal war nach der Reise. Aber es war ein harter Kontrast, weil ich bin ja aus Berlin angereist, hatte da voll das geile Hotel und dann dachte ich so... Kissen da so davor machen. Ich denke, dass das einfach so da liegt. Aber ehrlicherweise, ich habe es fast schon auch so erwartet gehabt. Ne? Also ich bin jetzt auch mit der Einstellung auch dahin gereist, nach dem Motto Worst Case, wir pennen alle bei Onkel Koller und es wird genauso wie beim letzten Mal. Deswegen meine Erwartungshaltung sehr weit unten. Das heißt, es konnte eigentlich nur besser werden oder sein. Ja, also das war, wie gesagt, was mir gefallen hat und ich fand es auch super schön, Onkel Koller zu sehen, Tante und die haben sich auch mega um uns gekümmert, die haben uns Essen sogar teilweise ins Hotel gebracht. Das war echt nett und voll süß. Ja, was mir ehrlicherweise nicht so gefallen hat. Ja, es gab Gott sei Dank wirklich diesmal nicht so viel. Klar, man hat die eine oder andere Kakerlake uns mal gesehen oder so, aber, keine Ahnung, ne? Also zum Beispiel dieses, der Emanuel hat auch Geburtstag und dann haben wir erst mit dem Geld gesprayt. Also, ne, wenn jemand tanzt, dann packst du halt immer Geld dahin. Ist ehrlicherweise nicht meins. Ist Kultur. Genau, ist halt eher so eine kulturelle Geschichte. Aber das ist so eine Sache, was ich jetzt für mich einfach gesagt habe. Das mag ich nicht. Nimmst du einen Niger und gibst dem 5 davon, dann ist er froh. Ja, also das ist jetzt, glaube ich, auch eher wirklich meine persönliche Sache. So, ne? Oder zum Beispiel. Was ich einfach generell nicht so feier, ist, wenn man Planungen macht und weil dann irgendwie ein oder zwei Leute ankommen, die so ein bisschen mehr Entscheidungsgewalt haben, werden dann diesen Plan auch so durchgezogen gemacht. Finde ich, ist dann halt schwierig. Ne? Also irgendwann nehme ich das dann auch nicht mehr ernst, wenn mir irgendeiner sagt, ja, ich bin um 8 Uhr. Hol euch ab und kommt dann um 10 und denke ich mir halt auch so, ja gut, dann erwarte aber auch nicht, dass ich um 8 Uhr fertig angezogen bin und auf einmal schnipp, wenn jemand kommt, runtergehe. Also das ist dann halt, wo ich dann auch so, muss jetzt mit leben, dass eine halbe Stunde auf mich warten, ne? Warte. Aber. Hey, Berto? Ja. Ja, ich höre dich, zu. Ich wurde gerade bloß angerufen, deswegen. Ah, okay. Ja, also ansonsten ist es halt auch sehr schön, mit den Leuten mal wieder mehr Zeit zu verbringen. Gerade in den letzten Monaten ist das bei mir einfach sehr krass zu kurz gekommen. Quarantäne. Ich bin halt wirklich gefreut, auch mit Mama und Papa mehr Zeit zu verbringen. Auch mit den Mädels. Klar, es war jetzt vielleicht nicht das gleiche Gemeinschaftsgefühl wie beim letzten Mal, weil du halt die ganze Zeit sowieso in diesem Wohnzimmer chillst. Aber das fand ich nicht schlimm. Ich fand es auch eigentlich angenehm, so einen Rückzugsort zu haben und zu sagen, so, ey, wenn ihr jetzt zum Markt fahren wollt und euch noch 500 Mal Stoffe angucken möchtet, ist cool, könnt ihr gerne machen, aber ich bin dann halt im Hotelzimmer und das ist dann auch in Ordnung für alle. Also es war auch auf jeden Fall gut. Ja, also dieses Thema Geld und Bezahlen ist halt immer, glaube ich, so ein Ding. Aber ja. That's so far. Cool, danke dir auf jeden Fall. Nochmal ein ganz anderes Thema. Das Bild gerade bei dir, ne? Richtig krass aus mit diesem Hemd und das Bett mit den gelben. Mach ein Foto und schick auf Instagram. 5 Likes sind auf jeden Fall drin, Alter. Safe. Danke, Bruder. Ganz ehrlich, das sieht echt gut aus, dieses Licht von rechts. Stimmt, ne? Bei dir längs, das kommt gut. Ja, cool. Ja, aber schön, dass du Spaß hattest. Wer kam denn zu spät? Ich hab gehört, dass Ogeber wieder zu spät gekommen ist. Ogeber. Ja, das liegt in der Familie, glaube ich. Die Männer da sind. Die war zu spät. Die kennen die Zeit nicht mal. Ey, doch, der war einmal war der übelst pünktlich oder Sogar zu früh. Und hat er gesagt, nie wieder. Nee, aber das ist halt so, keine Ahnung. Du sagst zum Beispiel, wir fahren heute zum Markt, ne, ganz früh los, dann kommt halt einer erst um 11. Ist natürlich dann klar, dass du von 3 geplanten Sachen nur noch 1 oder 2 machen kannst, weil einfach auch alles gefühlt übelst lange immer dauert. Ne? Ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, ich setze mich in den nächsten Bus, fahre mal eben rüber zum Markt, schlender der lang, sondern du musst halt immer, jemand muss bei dir sein, Händchen halten. Also die persönliche Freiheit ist einfach übertriebenst eingeschränkt, auch mit ja, Beweglichkeit rausgehen, Sachen angucken. Ja. War euch doch bewusst, das war letztes Mal auch nicht anders, oder? Du durften einfach nicht alleine raus. Ja, deswegen, also das habe ich mir auch schon gedacht und deswegen. Wie schon. Ich durfte alleine raus, aber es war wegen dir und wegen Usa. Er meint, weil ihr White seid. Ja, ich weiß. Doch, ich war einmal, mit Mama und Tante und Onkel, glaube ich, draußen. Und das war auch richtig chillig, weil ich da voll viel gesehen habe. Das war der eine Tag, wo ich alleine mit denen zum Haus gefahren bin. Hm. Und das sieht im Übrigen auch mittlerweile schon echt wieder richtig gut aus. Also da wird viel gemacht. Ich habe gesehen, die waren gerade am Ruhe, das Wohner machen. Wohnzimmer sah aber immer noch so aus wie sonst. Aber das, ja, das sieht halt wirklich ordentlich. Ich mag das Haus wirklich. Du bist ja auch aufgewachsen. Da wird echt noch einiges, also da kann auch auf jeden Fall noch was werden mit dem Haus. Heißt also 2000... Doch, dass nur eine Etage ist, ne? Heißt also 2027 alle Urlaub da? 27 erst? In 3 Jahren ist es soweit. Ja, noch nicht mal, es kann aber schneller sein. Ich brauche noch 2 Jahre, um mich selber vorzubereiten mental, dass ich wieder nach Nigeria fliege. Deswegen. Ja. Ja, schön. Wer ist der Nächste oder die Nächste? Sind die alle noch da, oder? Ja, wir sind da alle. Ich sehe noch eine Wand, oder? Ich sehe noch eine Wand und... Ich sehe auch das Ding. Ich sehe Jennifer. Aber ich sehe euer Mörs. Oh, da. Ja, ihr hört uns doch, oder? Ja, das Ding ist. Wir haben es gemacht. Das. Mach das mal wieder auf laut. Achso. Sorry, wir sind hier. Wir müssen das so machen, wegen, weil mein Handy am Aufladen ist. Genau. Ja, aber einer von euch muss ich doch erzählen jetzt. So, wer will als Nächstes? Schatz, sonst mach du doch erstmal, wenn das Handy noch im Aufladen ist. Okay. Okay, dann mach ich mich da wieder auf Stumm, dann kannst du erzählen. Ach, war auch gleich schon. So, ja, die Reise nach Nigeria war diesmal, wenn man die Reise vergleicht mit der Reise von vor 2 Jahren, dann muss man sagen, wirklich ein Unterschied von fast Tag und Nacht, weil... Also das, was wir, es war diesmal so, wie unser erster Abend vor 2 Jahren. Erst so, wir zum ersten Mal Giga angeguckt, haben mal mit Essen und diesmal war überwiegend hatten wir halt diese Ambiente halt, ne? Also das Klimaanlage da war, das Essen war natürlich war auch da und die Betten. Es war halt. Also es war halt ein oder zwei oder immer, ja, insgesamt wo jeden Tag beim Der muss Bild weg. Man hört dich voll komisch, mach mal dein Bild weg, wenn du redest. Und da. Geber, mach mal dein Bild weg. Ich habe eine Klimaanlage und halt mit CR. Eigentlich hört er uns. Also in Grundsachen. Ich habe Mute weggemacht. Und Geber? Ja, mach mal dein Bild weg, während du redest. Ich glaube, das ist besser. Nicht vom Ausbau. Oder ihr geht in einen Raum, dann spart ihr auch Internet. Wie mache ich das? Wie mache ich denn das Video weg? Verschatzt, warte mal, guck mal. Den Sinn nicht bei den beiden, ne? Sollen wir uns auch in drei verschiedenen Räumen aufbehalten? Warum? Nee, das ist weg. Oh, das Handy ist richtig. So, hört man mich alle? Ich hoffe, man kann mich jetzt besser hören. Ja. Ist besser, ist gut so. Weiter so. Okay, alles klar. Also wie gesagt, wird man die Reise nach Nigeria dieses Jahr auf jeden Fall super Sprung, super Verbesserung. Also wir haben diesmal wirklich in Sache Grundsachen wie Klimaanlage, Wasser, Strom, auf jeden Fall ein Upgrade gehabt. Aber ich erkläre einfach mal erstmal die Lage, die Reise, wo die Reise begonnen hat. Die Reise hat nämlich bei mir in Deutschland begonnen. Ne, die Vorbereitung war nicht nur die Vorbereitung, sondern die Woche davor, die Woche vor dem Abflug war schon, hat die Reise bei mir schon begonnen, weil wie ihr alle wisst, war ich ja in einer Woche vorher übers Wochenende in Italien. Und genau an diesem Wochenende, wo ich in Italien war, dieser Ausnahmezustand in Italien begonnen. Das war das Wochenende, wo alles angefangen hat mit Italien. Das Virus breitet sich aus und alles wird lahmgelegt und so. So, ich kam dann an dem Montag kam ich dann wieder zurück, hab den Flug bekommen nach Hause und dann hieß es, ja, Italien ist ein Ausnahmezustand und Arbeitgeber viele Arbeitgeber haben beschlossen, dass die Leute, die in Italien im No-Go-Gebiet waren, im gefährlichen Gebiet waren, diese Leute müssen Leute in Kontakt treten, soll auf jeden Fall dann Bescheid sagen und auf jeden Fall 2 Wochen in Quarantäne bleiben, zu Hause bleiben, nicht mehr zur Arbeit kommen. Ja, und dann war halt das Geburtstag von Stefan noch an dem Wochenende, an dem kommenden Wochenende, nachdem ich aus Italien war. Der Geburtstag. Und als ich zurückkam, hat Nini halt gesagt, dass ich halt mitkommen soll, gefragt, ob ich mitkommen soll. Ich hatte aber noch überlegt, vielleicht nach Paris zu fahren, wegen Justebu und hab geguckt, okay, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dort noch hinzufahren. Aber dann, wo ich gemerkt habe, dass Justebu nichts mehr wird, habe ich gesagt, okay, dann komme ich einfach mit zum Geburtstag von Stefan und fahren wir da hin und wenn ich sowieso zu Hause bin und nichts zu tun habe, dann fahren wir hin. So, wir sind dann hingefahren zum Stefan, nach Bochum und als wir dann dort waren, hieß es, ja, haben wir miteinander gesprochen, da war das Thema natürlich Corona, das Hauptthema, wir haben über Corona gesprochen und dann hat Janine auf einmal gesagt, ja, du willst nicht sagen, wo du letzte Woche warst, ne? Und dann meinte Stefan so, wie, wo warst du denn? So, ja, Janine so, ja, der war in Italien. Wie, du warst in Italien? Ja, ich war in Italien. Und dann, ihr hättet mal die Gesichter von den beiden sehen müssen, wie sie sich verhalten haben. So total blass und schockierend. Wie, ihr wart in Italien, wieso habt ihr nicht Bescheid gesagt? Ja, da habe ich ein bisschen versucht zu erklären, so dass das ist das Wochenende, wo es begonnen hatte. Vorher war nichts von der Rede von Italien, dies und das. Als ich in Italien ankam, habe ich erst gesehen in Nachrichten, dass Italien hier Ausnahmezustand ist und so. Und dieser Region, wo ich halt war, also an den in Turin, wo es halt war, wo was ziemlich in der Nähe war von dem Risikogebiet, da war ich die ganze Zeit in der Halle. Und an dem nächsten Abend bin ich dann auch direkt nach Hause geflogen. Ja, aber trotzdem, selbst wenn es nur eine Stunde war oder selbst wenn es nur eine Minute war, wenn du in Italien warst, dann musst du Bescheid sagen, dies und das, dies und das. So, das hat mich, das hat mir ein bisschen gezeigt, so dass die Menschen, die nicht Gott haben, wie schnell sie in Panik geraten können, wenn die merken, dass ihre Gesundheit oder irgendwas, was sie halt Halt gibt, wenn das angegriffen wird. Ja, und dann haben wir beschlossen dann auf jeden Fall, dass wir das Treffen dann verschieben und dass wir dann uns ein andermal vielleicht dann treffen in Zukunft und dann nach Hause fahren und also das Gespräch, also das Treffen war dann damit auch beendet und wir haben beschlossen, dass ich erstmal also direkt beim Gesundheitsamt dann am nächsten Werktag anrufen soll und versuchen da einen Test zu machen, damit ich den Bescheid geben kann, weil deren hat ihnen die Regel gegeben, dass wenn die mit jemandem in Kontakt treten, der generell in Italien war, also nicht mal Risikogebiet, sondern generell in Italien war, dann müssen die zu Hause bleiben, also müssen die Bescheid sagen und dann werden die 2 Wochen zu Hause bleiben müssen. So, diese Regelung war weder für mich, war mir nicht bekannt, war auch nie nicht bekannt und sonst hätten wir ja natürlich auch Bescheid gesagt, dann, wenn wir wüssten, dass das so dass die Regelung so ist. So, aber gut, dann habe ich gesagt, gut, dann versuche ich das zu machen und gebe dann Bescheid. Hab dann im Laufe der Woche dann beim Gesundheitsamt angerufen, versucht Termin zu machen. Und dann hieß es, ja, du bist nicht im Risikogebiet gewesen und du hast keine Symptome, solange diese zwei Bedingungen nicht erfüllt, Fälle nicht auftreffen sind, führen. Gut. Das heißt, ich kann keinen Test machen, muss also erst nach einer Woche, ne, nach einer Woche wäre dann meine Reise in Italien 2 Wochen alt. Das heißt, dann könnte ich halt denen Bescheid geben, dass ich keine Symptome habe und dass sie wieder arbeiten können, dass Stefan und Unis Mama wieder arbeiten können. So, das heißt, aber das Wochenende, wo halt die Quarantäne halt sozusagen, also die 2 Wochen dann um wären, das Wochenende war das Wochenende, wo wir nach Ligera fliegen sollten. Und dann habe ich dann natürlich gedacht die ganze Zeit, okay, wenn ich jetzt positiv bin, dann kann ich wahrscheinlich nicht nach Ligera fliegen und müsste sozusagen zu Hause bleiben und der Teufel kam halt mit diesen Gedanken, mit diesen ja, was wäre, wenn du jetzt nicht mehr nach Nigeria fliegen darfst und kannst aufgrund dieser, aufgrund von der Infektion, aufgrund der Infektion kann es sein, dass du zu Hause bleibst und dies und das. So, für mich war dann wirklich der Kampf, wirklich zu glauben, dass wenn Jesus Christus möchte, dass ich nach Nigeria fliege, wenn das da dort ist, wo er mich haben will, dann wird nichts mich, also dann wird gar nichts mich daran ändern können, dorthin zu fliegen. Ja. Und also danach ging es also Tag für Tag überall Corona hier, Corona da. Die Gedanken kamen dann immer wieder an und nach dem Motto so, okay, wie sieht's aus? Kannst du überhaupt fliegen? Macht es überhaupt Sinn? Was passiert, wenn du nicht fliegst? Ne? So, und dann hatten wir dann an dem Sonntag, an dem Wochenende, ich hatte keine Symptome, weder Husten noch Halsweh oder Fieber. Alles war gut. Und ja, ich war auf jeden Fall Gott dankbar. Ich bin dann meine Sachen noch vorher schon gepackt gehabt, im Glauben. Und dann habe ich auch, ich habe es dann mir dann vorgenommen, dass ich in Italien, dass ich in Nigeria Stefan Bescheid sagen werde, dass es mir gut geht. Und ich notfalls sogar dann über Alberto das sagen lasse, falls ich kein Internet haben sollte. Also es war wirklich dieser Kampf zu glauben, dass ich überhaupt nach Nigeria komme. Und es hat sich einfach herausgestellt, dass da, es war da, wo Gott mich haben wollte. Und deswegen hat es da auch am Ende funktioniert. Weil an dem Flughafen, der Kampf ging dann weiter auch am Flughafen. Als ich in Deutschland, in Düsseldorf hier am Flughafen war, dann hat mich der Typ am Schalter direkt gefragt, waren Sie innerhalb von zwei Wochen waren Sie in Italien? Hat er mich gefragt. Ich so, nein, ich war nicht in Italien. Also ich hab die Frage so verstanden, dass er fragen wollte, ob ich innerhalb von 2 Wochen in Italien war. Und für mich war 2 Wochen schon um, deswegen bin ich außerhalb von 2 Wochen in Italien. Nein. Ne, ich so. Ich so, ich war nicht in Italien. Ich war nicht in Italien. Und dann hat er gesagt, okay, ich so, warum fragen Sie denn? Ich so, ja, weil die Leute, die in Italien waren oder in China waren, müssen nochmal zum Gespräch und so. Und dann habe ich gesagt, okay, gut. Gut, dass ich nicht diesen Gespräch haben werde. Dann ging es in den Flieger, war alles okay, alles gut. Und flog nach Türkei. Als ich im Flieger war, habe ich sofort gesehen, Leute, die neben mir saßen, haben direkt angefangen, die Sitze und Bildschirme zu desinfizieren und so. So, oh. Okay, dann habe ich auch meine Desinfektionsmittel genommen, habe alles desinfiziert, Stühle und also Sitze, Bildschirm, Knöpfe, alles desinfiziert. Und wir waren in der Türkei. In der Türkei kam ich an und auf einmal sehe ich so jede zweite Person mit Maske. Aber dabei war noch Türkei, in dieser Zeit war Türkei noch Corona-frei. Also die hatten wirklich 0% Corona, niemand war infiziert. Laut Papier. Aber dennoch, also waren viele Leute mit Masken und überall waren Desinfektionsmittel. Also der Flughafen war sehr, sehr schön. Es war das erste Mal, dass ich Istanbul-Flughafen war. Es war super riesig, ne? Also richtig nice, nicht groß und sehr sauber. Wie gesagt, Desinfektionsmittel war überall, in den Toiletten. Sogar bevor du zum Gate kommst, reingehst, gab es Desinfektionsmittel. Ich dachte mir, okay, alles soweit, so gut. Und dann bin ich in den Flieger gegangen und kam dann in Nigeria in Lagos an. Und als ich in Nigeria ankam, war eine riesen Schlange da. wo wir warten müssen. Und dann in diese, ich habe gemerkt, in diese am Ende von der Schlange war ein Bildschirm, so ein Scanner, so ein Scannerbildschirm. Und so ein Typ mit einer Maske, der so ein Thermometer in der Hand hatte und alle gemessen hat. Und jeden gemessen hat nach Fiebermessung. Also klar hat und falls, also um zu gucken, ob jemand positiv oder negativ ist. Ja, dann habe ich auch schon angefangen wieder so zu denken, so okay, nicht, dass sie auf einmal merken, dass ich irgendwie, keine Ahnung, Körpertemperatur 3000. Mehr als normal ist und dann sagen die, nee, du kannst nicht fliegen, musst wieder zurück nach Düsseldorf oder so. Okay, auf jeden Fall Filme gefahren ein bisschen, und, aber eben bin dann dran gewesen, der hat gemessen, war alles in Ordnung und die haben mich dann durchgelassen. Ich kam dann in Lagos an und das war auf jeden Fall ein Testimony für mich, weil irgendwie wollte, der Teufel wollte einfach nicht, wollte einfach was dazwischen stellen, dass diese Reise nicht stattfindet. Vor allem, dass überhaupt genau dieses Wochenende, wo ich in Italien war, dass das dann, genau dann angefangen hat, diese Krise in Italien. Und an dem Wochenende, wo ich dann fliegen sollte, war das Wochenende, und dass wir überhaupt bei Stefan waren und dass wir durch diesen Besuch Stefan sozusagen zu Hause in Quarantäne gebracht haben und dass es alles davon abhängig war, ob wir dann nach Nigeria fliegen oder nicht. Weil normalerweise wollte ich ja nicht zum Stefan zum Treffen gehen. Ich wollte eigentlich zu Hause bleiben. Dann habe ich doch entschieden, okay, komm, ich gehe dahin. Ne? Und all diese Sachen, die halt für die Welt so ein bisschen als Zufall stehen, ist einfach für mich ein Testimony, wo ich Gott danke, dass er, obwohl diese Hindernisse da waren, dass die Reise trotzdem stattgefunden hat, dass er mich trotzdem dorthin gebracht hat, wo er mich haben wollte. So, ja, in Lagos, in Nigeria, war es auf jeden Fall schön, dass wir diesmal sicher eine Unterkunft hatten und wir waren, als wir in Lagos waren, war alles, also das Haus von Tante Ebumade war sehr groß, war sehr schön. Der erste Tag war auch sehr schön. Wir haben am Balkon, ich habe ja diese Aufnahmen gemacht, habe euch ein bisschen gezeigt, wie es war und so, haben gesprochen miteinander, das Wetter genossen, also das warme Wetter genossen, obwohl es ein bisschen viel war mit der Hitze, aber dennoch einfach mal so ein warmes Wetter, wo man am Balkon chillen konnte und so, war nice. Aber das war nur ein Teil. Ein anderer Teil war auch, dass am nächsten Tag haben wir Lagos wirklich kennengelernt, das in dem Sinne, also negativ kennengelernt, wegen dem Verkehr. Wir sind nämlich in Lagos am zweiten Tag, als wir in Nigeria waren, in die Stadt zu fahren und in den Strand zu fahren und ein bisschen schöne Zeit zu haben. Und vorher hatte Tante schon gesagt, ja, ihr könnt das alles machen, ihr könnt dann zum Strand fahren und wir fahren dann, ich fahre dann mit Mama zum Markt, dann gehen wir unsere Sachen erledigen und dann treffen wir uns später. Ja, und dann habe ich mich aber schon gedacht, okay, aber wir müssen aufpassen wegen dem Verkehr, wir müssen auf jeden Fall früh losfahren, ansonsten macht das Ganze keinen Sinn. Wenn wir zu spät losfahren, dann macht das keinen Sinn. Dann bleiben wir lieber zu Hause, als dann loszufahren, habe ich mir gedacht. Habe es dann auch ausgesprochen, aber jeder wollte irgendwie, also jeder hat gesagt, okay, Tante hat gesagt, es klappt, wir schaffen das schon, Tante weiß Bescheid. Ja, haben wir gesagt, machen wir. Dann sind wir dann, obwohl wir halt spät dran waren, obwohl wir erst um, keine Ahnung, ich glaube um 10 oder 11 Uhr losgegangen sind, sind wir, also obwohl es so spät schon war, sind wir trotzdem losgefahren. Und dann hat uns Lagos gezeigt, dass dieser Verkehr in Lagos damit nicht zu spaßen ist. Wir waren wirklich mindestens 3 Stunden im Stau und unser Auto hat teilweise... Ja, wir waren insgesamt 10 Stunden in diesem Wagen. Ja. Beim Stau waren wir insgesamt 3 Stunden. 10. Wir waren 10 Stunden in diesem Wagen. Ich meine Stau. Stau, du. Es war ja nicht die ganze Zeit, wir waren nicht die ganze Reise durch den Stau. Doch. Ja, doch, wir waren die ganze Zeit im Stau. Die ganze Zeit. Danke, Messi. Also, wenn ich Stau sage, dann meine ich, dass wir stehen geblieben sind, dass wir nicht weitergekommen sind. Stehen, einfach stehen geblieben. Das war's, wenn wir sagen, wie lang die Reise insgesamt war, dann war das über 10 Stunden, weil wir natürlich diese Stauzeit, wenn du wirklich 3 Stunden an einem Ort bist und nicht weiterkommst, dann wirst du auf jeden Fall nicht unter 6 Stunden zu Hause sein. Auf jeden Fall, dieser Stau hat uns wirklich gezeigt, dass mit Lagos nicht zu spaßen ist, dass mit der Zeit in Lagos nicht zu spaßen ist. Das, was wir vorhatten zu machen, haben wir nicht geschafft. Wir sind dahin, wir sind gefahren, Stau ohne Ende und haben gemerkt, irgendwann, es macht keinen Sinn. Wir sind dann zurückgefahren mit Stau wieder zurück zum Hotel, zum Haus. Ja, du musst dir vorstellen, das ist, also Mama hat es noch anders gemacht. Mama ist ja dann mit Tante zum Markt gegangen, die haben dann ihre Sachen erledigt und so. Die hat vom Stau da nicht wirklich viel mitbekommen. Nur am Ende, als sie halt noch mein Auto war, mit uns, mit Tante, da fing es wirklich an, kritisch zu werden, weil die Hitze war so krass, dass Tante angefangen hat, Kreislauf zu bekommen. Oh, im Auto. Und es war, sah so aus, als ob sie ohnmächtig wird. Sie ist beinahe wirklich, wegen dem Kreislauf hat sie beinahe ihr Bewusstsein verloren. Wir haben sie mit Wasser überschüttet, wir haben angefangen zu singen, für sie zu beten. Im Auto, muss ich mir vorstellen, was los war. Wir haben angefangen zu singen, in Zungen zu beten. Und es ging ihr dann besser. Und dieses Gesang, was wir gesungen haben, war so krass, war so nice, dass die Leute, die von draußen uns zugeguckt haben, waren so erstaunt, wie wir da halt gesungen haben, Christus. Und viele haben das gar nicht gecheckt, gar verstanden, weil alles war so chaotisch und jeder war sauer und jeder war wütend und jeder wollte wegkommen und wir waren drin im Auto am Singen, am Preisen und für uns war auch ein Kampf, weil wir wollten auch endlich weg und wir haben aber endlich, wir haben dann irgendwann gemerkt, dass es keine fleischliche Sache mehr ist, sondern eine geistliche Sache, so wie wir da waren im Auto. Und haben angefangen, wirklich Jesus Christus zu preisen. Und als wir gesungen haben, haben wir dann angefangen zu merken, wie auf einmal das Auto dann vorankam, wie wir einfach von einer Gasse zum nächsten gekommen sind und weitergekommen sind und so, dass wir irgendwann dann am Hotel, am Haus dann angekommen sind. Und ja, das war auf jeden Fall eine Lektion, die wir gelernt haben, dass beim nächsten Mal, wenn wir in Lagos sind, entweder morgens, früh oder zu Hause. Da gibt es nichts mehr dazwischen. Da gibt es keine, ja, vielleicht dies, vielleicht das. Ja, auf jeden Fall, diese Geschichte war hart. Das war richtig hart. Es war ein harter Tag. Wir kamen nach Hause, waren fertig. Wir waren richtig fertig. Aber wir waren dankbar, dass Jesus Christus da war und dass wir Jesus Christus gepriesen haben. Und das hat gut getan. Und das war so eine Sache, die ihr nicht mitbekommen habt in Deutschland. Das wollte auch keiner aufnehmen oder so. Wir waren einfach froh, dass wir im Hotel waren, im Haus waren und ja. Und dann waren wir, glaube ich, noch einen Tag in Lagos und dann ging es nach Benin. Die Fahrt nach Benin war ganz angenehm, war gut. Bisschen Stau war dann auch. Okay, warte mal kurz. Willst du noch kurz erklären, dass mit dieser geistlichen Geschichte, die dann auf einmal aufgetaucht ist, also nicht aufgetaucht, die war die ganze Zeit da, aber die uns dann erst sogar am nächsten Morgen bewusst wurde? Lass es doch sein, dass ich auch keine Frau, weißt du, die Frau, der die nackt war? Die nackt auf den Ring gegangen ist? Weißt du, die Frau, oder? Nein! Ich meine, dass das Haus. Danke. Ich meine, dass das Haus von Tante Wilma, das ist die Familie. dass die Deliverance gebraucht hat. Und dass Mama uns das erzählt hat. Ist das Haus dann irgendwo in der Luft geschwoben oder so? Also, genau, das Haus, wie gesagt, war von außen sehr schön. Sah alles sehr organisiert aus, gepflegt aus. Ne? Also für nigerianische Verhältnisse war es sehr gepflegt. Aber Mama hat auf jeden Fall dann erfahren, was in der Familie los war. Ich glaube, Osa hat sogar noch einen Traum gehabt darüber, oder Mess hat noch einen Traum gehabt darüber, wie halt die Familie halt wirklich in Gefangenschaft ist. Und Mama hat dann erzählt, wie der Mann, ne, von Tante Irma, der halt von Problem zu Problem gelandet ist, wie Tante selber in Probleme gelandet ist durch diese Familie und dass Tante selber von Mama Bescheid gesagt bekommen hat damals, dass sie nicht in diese Ehe reingehen sollte, aber sie hat nicht gehört, hat dennoch diese Ehe durchgezogen mit dem Mann und seitdem war nie wirklich alles gut, weil der Mann ist zwar, obwohl er zwar ein Pastor ist, also was heißt Pastor, ist ein Mitglied von der Gemeinde und hat eine hohe Position in der Gemeinde, obwohl er auch Geld hat, er hat einen guten Job gehabt, hat er einfach nie wirklich dieses Geld genießen können, diesen Ruhm, die er eigentlich haben sollte, hat er nie gehabt, in der Familie auch nicht. Tante selber hat, die haben immer nach einem Kind gesucht, erfolglos und Mama hat gesehen, dass die Familie halt Gebet braucht und dass der Mann ist einfach von Angst überwältigt, der ist ständig in Angst, ständig in Sorge, ständig, also keine Ruhe, kein Frieden, es waren in diesem Haus. Als wir morgens aufgestanden sind, kam Mama früh zu uns ins Zimmer und hat uns dann erzählt über diese ganzen Sachen und jeder hat das dann auch bestätigt, also jeder hat dann gesagt, ja, obwohl von außen alles so gut aussieht, scheint es hier einiges nicht zu stimmen, irgendwas stimmt hier nicht. Geistlich gesehen stimmt hier irgendwas nicht und dann haben wir auch beschlossen, dass wir dann auf jeden Fall, bevor wir dieses Haus verlassen nach Benin, werden wir auf jeden Fall nochmal beten, das in Blut von Jesus Christus tauchen und für ihn, für den Mann und für seine Familie, für alle beten. Und also das allein hat gezeigt, dass wir, wie nötig es war, dass wir da in diesem Haus waren, ne? Weil dieses Haus hat wirklich das Wort Gottes, die Gegenwart von Jesus Christus wirklich gesucht, also wirklich bitter nötig gehabt. Und wir, als wir dort waren, haben wir wirklich einen Unterschied gemacht. Der Mann war auch sehr dankbar, er hat gesagt, er ist froh, dass wir hier sind und dass er dringend nach Deliverance sozusagen, nach Erlösung sucht. Und seitdem wir da sind, fühlt er einfach die Präsenz von Jesus Christus. Und das hat einfach gezeigt, dass Gott uns da haben wollte, dass wir da waren, wo Gott uns haben wollte. Ne? Und wir haben gebetet für das Haus, wir haben für die Frau, für die Tante, für Tante gebetet, wir haben für die Tochter gebetet, weil die Tochter selber von dem Mann, sie ist zwar sehr, sehr klug, aber sie ist geistig krank. Sie hat eine geistige Behinderung, so, nicht so eine Behinderung, die man wirklich klar direkt von vornherein sieht, sondern wenn du anfängst mit ihr zu dich zu unterhalten, dann merkst du, dass sie dich Sachen fragt, die sie schon gefragt hat. Sie fragt dich, sie stellt dir eine Frage und dann stellt sie dir wieder eine Frage, dieselbe Frage. Und dann stellt sie dir eine andere Frage, aber immer weiter so, als ob sie dich so befragen möchte, als wäre das ihr Job. Und das macht sie so, wie als ob das wie so ein programmiertes, wie so ein Roboter macht sie das manchmal. Mhm. Und das ist auch einige von uns aufgefallen und Mama hat das dann auch bestätigt, dass sie halt geistig wirklich nicht gesund ist. Und dafür für sie haben wir auch gebetet, als wir für sie gebetet haben, ist sie auch nach hinten gefallen auf den Boden und hat angefangen auch so zu zucken und so. Und man hat gesehen, dass in ihr war schon irgendwas Fremdes drin, was nicht dahin gehörte. Und durch Jesus Christus ist es auch rausgekommen. Sie hat dann irgendwann nach dem Gebet aufgehört mit dem Zucken und mit den Anfällen. Ja, und was ich noch dazu sagen wollte, ne? Bei dem Mann, was halt auch krass ist, also er hat halt, ich weiß gar nicht, wie viele Kinder er hat, er hat glaube ich 5 erwachsene Kinder. Diese 5 Kinder, die wohnen glaube ich mit ihm im Haus. Und was halt auch so krass war und was ich auch fleischlich gesehen mega gruselig fand, ist, dass diese Kinder von dem alle so richtig auch krass schon erwachsen waren. Also der Junge war irgendwie fast 50, dieser Mann, der da gewohnt hat, dieser Schrank, wir haben ihn immer Schrank genannt, weil er so eine richtig krasse Kante ist. Dieses Mädchen, was diese geistige Einschränkung hat, die war 40, fast 40. 42. Oder 42 war sie und sie sah auch gar nicht aus wie 42. Also ich fand, sie sah jetzt vielleicht aus wie so 35 oder 30 fand ich jetzt, aber sie sah jetzt nicht wirklich schon so richtig älter aus. Und was ich halt einfach noch einfach dazu sagen wollte, ist, dass als wir in diesem Wohnzimmer von dem waren, habe ich auf die Uhr manchmal geguckt und die Uhr ist bei denen so, funktioniert bei denen nicht, die Uhr. Also die ist auf 6 Uhr so stehen geblieben. Und deshalb ist mir immer öfters aufgefallen, weil ich manchmal aus Reflex mal dahin geguckt habe, weil ich wissen wollte, wie viel Uhr es ist, aber dann immer gesehen habe, ah, es ist immer noch 6 Uhr, weil die Uhr einfach nicht weiterläuft, weil die kaputt ist. Und es hat mir halt auch der Heilige Geist so ein bisschen gezeigt, dass es auch geistlich bei denen der Fall ist, gewesen ist, dass einfach bei denen sozusagen so die Zeit stehen geblieben ist, weil dieser Sohn von ihm, der fast 50 ist, der hat sich wie so ein Kind benommen. Also jetzt, also voll wie so ein sturer, pubertärer Jugendlicher, der so fast keinen Bock hat auf irgendwas, manchmal mit dir abhängt, manchmal mit dir ein bisschen was redet und dann auch wieder verschwindet in seinem Zimmer. Also der hat sich gar nicht wie ein Erwachsener verhalten, wirklich. Der hat gesehen, wie wir unsere Koffer hoch und runter geschleppt haben, hat keinen Finger gekrümmt, deswegen wollte uns noch nicht mal helfen. Hat so getan, ob das so das Selbstverständlichste auf der Welt ist, dass ein kleines Mädchen, das ist eine kleine Tania, ihren 200-Kilo-Koffer hochschleppt und er dabei einfach zuguckt und dann fragt, wie ist das Wetter? Ne? Oder die Tochter, diese Tochter, mit der wir geredet haben, die ganze Zeit immer so komische Fragen gestellt hat, wo du dann auch erst später gemerkt hast, dass bei ihr auch was nicht gestimmt hatte. Und es ist schon krass, dass diese ganzen Kinder von ihm echt alle so eine geistliche, irgendwie eine geistliche Blockade halt hatten. Ich sage auch wirklich bewusst hatten, weil wir für diese Menschen gebetet haben. Und auch, oder eine andere Tochter, die, als wir für dieses Haus gebetet haben, wir haben ja im Wohnzimmer für das Haus komplett gebetet. Und das auch sehr laut und sehr aggressiv. Und die hat uns so angeguckt, als ob wir irgendwelche Zirkusfiguren wären. Also die war voll, also ich habe gehört, ich weiß nicht, wer das erzählt hatte, dass sie das irgendwie gar nicht gejuckt hat, dass sie nur komisch geguckt hat und auf einmal hoch ins Zimmer gegangen ist. Ne? Also dass da halt echt der Teufel fast viele verschiedene Sachen reinbringt, ob es jetzt diese geistliche Einschränkung ist, ob es diese Faulheit ist, ob es diese Ignoranz ist. Also da hat er echt viele Sachen schon durchgezogen in der Familie und das ist echt krass. Also als Mama uns das auch erzählt hat, dass die Familie in einer geistlichen Gefangenschaft lebt und diese einzelnen Aspekte gesagt hat, ist mir das auch bewusst geworden, weil ich dann auch erst gemerkt habe, ach so, deswegen sieht das hier so und so aus und deswegen verhält sich die Person so und deswegen ist der und die so. Und am Anfang, als Mama es halt erzählt hat, wir waren halt in der Runde, saßen zum Beispiel auch ehrlich gesagt, ey, ich habe Angst, Leute. Weil mir das immer alles ein bisschen zu spooky, zu gruselig ist. Weil es ist, als ob du auf einmal dir sagt man, du lebst in einem Haus, auf einmal sagt man dir, dass es ein Geisterhaus ist und dass alle Leute entweder besessen sind, verrückt sind oder keine Ahnung, dir vielleicht was antun könnten. Ne? Und dann du chillst da gerade im Schlafanzug und denkst dir, alles klar, meine ganzen Sachen sind hier, ich habe hier schon 3-mal gegessen, da kann doch schon alles passiert sein. Ja, und da war es auch voll wichtig, dass man halt einfach in Christus bleibt und ich bin auch dankbar, dass ich da ehrlich war und dann auch die anderen mir gesagt haben, ey, du brauchst keine Angst haben, der in dir ist größer als der auf der Welt und reißt dich zusammen, Christus. Ne? Dass man das halt auch einfach gehört hat da in dem Moment, weil es einfach wichtig war. Weil als andere, da wäre man vielleicht durchgedreht. Oder wer hätte noch mit offenen Augen geschlafen, bis man dann halt da wegfährt. Ne? Und ja, das wollte ja. ich halt noch dazu sagen. Genau, also es war auf jeden Fall nicht von Gott, was da los war. Also wir haben direkt gemerkt, dass das nicht, dass so eine Familie nicht so von Gott vorgesehen ist. Und das auf jeden Fall nur, dass wir hier noch geistlich, dass wir da noch geistlich vorankommen würden. Und das ist keine Sache von, ja, schreib mal eine Bewerbung oder, keine Ahnung, versuch mal mehr mit Leuten zu helfen, versuch mal dich mehr zu benehmen und so. Das war nicht das Problem, sondern das war vielmehr eine geistliche Blockade, die einfach diese Familie in Gefangenschaft gehalten hat. Und das hat uns sozusagen ein bisschen schockiert, aber dennoch auf Verteidigungsmodus gebracht. Das hat uns nochmal wach gemacht, wachgerüttelt, dass wir nach Nigeria gekommen sind, nicht um zu spaßen, nicht um Matt-Eis oder Idodo oder Elgrul zu essen, sondern wir sind dahin gekommen, weil Jesus Christus mit uns was vorhatte. Jesus Christus mit uns was vorhat und deswegen sind wir da. Und alles andere, Elgrul, Idodo, Matt-Eis ist alles Zusatz. Ja, und was ich auch noch dazu sagen wollte, ist, dass genau, dass ihr das auch nicht falsch versteht, also diese Kinder, von denen ich gerade gesprochen habe, das sind nicht die Kinder von meiner Tante. Meine Tante hat in diese Familie eingeheiratet. Der Mann hatte diese ganzen Kinder schon und meine Tante hat, glaube ich, vor ca. 8 Jahren in diese Familie eingeheiratet. Die seine erste Frau ist gestorben bei der Geburt von dieser 42-Jährigen, die halt diese Einschränkung hatte. Da ist seine erste Frau gestorben und seitdem hatte er keine andere Frau mehr. Also das heißt, mehr als 40 Jahre hat er einfach keine andere Frau mehr und dann hat er halt meine Tante kennengelernt. Und meine Tante hat dann da eingeheiratet in die Familie. Ja. Genau, ich habe sogar auch gehört, dass weil die Frau, die verstorbene Frau war auf der Suche nach einem Sohn, wollte unbedingt einen Sohn haben und dann haben die das auf irgendeine Art und Weise gemacht. Also sie war schon sehr alt, ne? Sie war schon älter als, also ihr Alter, dieser Alter, wo man halt Kinder bekommen sollte, dieses gesunde Alter in der Welt, war schon durch bei ihr, aber sie wollte dennoch immer noch ein Kind. Und dann, als sie dann dieses Kind dann bekommen hat, hat sie es dann nicht überlebt, weil wegen dieser Alterseinschränkung. Und das hat wieder auch gezeigt, so dass sie in der Welt gelebt haben und mit fleischlichen Mitteln versucht haben, Gottes Segen zu bekommen. Und das hat ihr dann am Ende das Leben gekostet. Mhm. Ja, auf jeden Fall, das waren die ersten 3 Tage in Nigeria. Und das war schon sehr viel. Ne? Also wir haben wirklich einiges dort erlebt, die ersten 3 Tage. Mama. Und sie sind nach Lagos gefahren. Das Ganze ein bisschen größer anfassen, damit wir nicht noch länger hier sind. Also in Benin. Ogiva, mach dich. Achso, sorry. Alberto, mach dich auf Sturm. Hey, so, also, als wir dann in Lagos, als wir Lagos verlassen haben und dann in Benin ankamen, hat es angefangen zu regnen, wie was weiß ich was. Es hat geschüttet wie ohne Ende. Also, der Regen in Nigeria ist wirklich wie ein Unwetter, wenn es regnet. Und als es geregnet hat an diesem Abend, als wir da angekommen sind, da haben wir gemerkt, dass Regen in Nigeria ist keine Sache, womit man spaßen sollte. Wenn man weiß, dass es leicht regnet, dann sollte man gucken, dass man entweder schnell ins Auto geht oder irgendwo schnell nach Hause oder sonst was. Unterwegs, als wir im Auto waren, haben wir gesehen, dass eine nackte Frau einfach draußen in den Straßen, auf der Straße rumlief. Und sie war wohl besessen. Sie war wohl verrückt, keine Ahnung. Sie war auf jeden Fall einfach splitternackt und ging da, lief da rum und hat auch nur auf den Boden geguckt. Ja. Später, ich glaube sogar ein paar Tage später, haben wir sie nochmal gesehen. Ja, und, genau, das Auto, womit wir nach Lagos gefahren, womit wir nach Benin gefahren sind, der Typ, der uns fahren sollte, hat am Tag davor gesagt, das Auto ist perfekt, das ist the perfect car, das Auto ist nice, AC wird funktionieren, macht euch keine Sorgen, Mama war schon eigentlich sehr skeptisch, weil an dem Tag, wo wir in die Stadt gefahren sind mit dem, hat dieser AC, dieser Klimaanlage kaum funktioniert. Und Mama hat schon gesagt, nee, wir wollen das Auto nicht mehr, wir wollen mit euch nicht mehr fahren, wir wollen jemand anders nehmen. Aber er hat gesagt, nee, bleibt, unser Auto wird Klima haben, dies und das, alles ist perfekt. Es ist nur eine Ausnahme, dass es heute nicht funktioniert. Und am nächsten Tag, als wir dann gefahren sind, gab es wieder Probleme. Klima hat zwar funktioniert, aber auch mit Problem und das Auto war undicht, als es geregnet hat, lief Wasser ins Auto rein bei uns. Wir wurden alle, also nicht alle, an der Tür saßen, sind nass geworden, weil das Auto nicht dicht war. Also das war halt so Sachen, wo wir auch gedacht haben, wow, beim nächsten Mal müssen wir wirklich sicher, auf Nummer sicher gehen, bevor wir Leute eine Chance geben oder nicht. Genau, und dann haben wir in unser Hotel, haben wir Abraham gesehen, das war sehr nice. Abraham, Onkel Kola, Tante, Magdalene und alle zu sehen, Auntie Cook, die haben uns sehr, sehr freundlich empfangen. Die haben uns an demselben Abend, als wir angekommen sind, haben die uns Reis ins Hotel gebracht. Das Hotel war klimatisiert, Wasser lief, die Betten waren sehr nice. Konnte nicht meckern eigentlich. Teilweise waren bei den einzelnen Zimmern, bei Mama und Papas Zimmer war Probleme mit Bad, bei Mercy und die Mädels hatten auch Schwierigkeiten ins Zimmer, wo man auch ständig hin und her diskutieren musste und so, aber das können die dann später in deren Zusammenfassung, deren Testimonien erklären, was alles bei denen los war. Also bei uns war überwiegend im Zimmer alles sehr gut. Ein bisschen Kakerlaken und so war auch bei uns, also nicht diese dicken Kakerlaken, sondern diese kleinen Kakerlaken kamen immer ab und an immer wieder an. Wir müssen dann Bescheid sagen, dass die Leute die Wohnung nochmal durchsprayen sollen. Dann kamen die Leute, Service-Leute haben gesprayt und dann war auch wieder alles in Ordnung. Irgendwann, also wir haben dann jeden Tag eigentlich, jeden Abend diese Leute gerufen zum Sprayen. Irgendwann haben die gesagt, komm, wir lassen dieses Spray einfach hier bei euch. Dann haben wir einfach selber angefangen, jeden Abend durchzusprayen, damit diese Kakerlaken nicht wieder auftauchen. Also abgesehen davon war eigentlich alles in Ordnung. Stromausfälle gab es auch bei uns im Hotel, aber Gott sei Dank, das Hotel hatte Generator. Sobald Strom ausgegangen ist, war man kurz so schockiert, so, oh, kein Strom? Und dann ging aber direkt dann auch Generator an. Internet habe ich mir gemacht, schon in Lagos gehabt. Über das Handy konnte ich halt das Internet, mein Internet war sehr gut. Ich habe sogar noch Internet frei, bis heute noch. Und dann nächsten Tag waren wir bei Onkel Kolas Haus, haben alle wieder gesehen, Auntie King und alles drum und dran. Und das war sehr schön, wieder da zu sein. Es war schön zu wissen, dass man ein Hotel hat, wo man wieder zurückgeht, weil diesmal war viel mehr los als sonst. Viele Menschen dort wegen der Beerdigung. Die Beerdigung lief sehr gut. Es gab Situationen, wo man manchmal gedacht hat, okay, ich hoffe, dass alles geht ohne Streit und ohne Schlägerei oder so friedlich zu Ende. Weil es gab der Bruder, der älteste Bruder von meinem Papa. Mein Vater war auch da und seine Frau war so eine richtige, also sie war ein bisschen durchgeknallt, die Frau. Also eine Frau, die halt noch mit, also so eine Alkoholikerin, könnte man schon, das kann man schon sagen. Die kam wirklich zur Beerdigung betrunken, kam sie zur Beerdigung. Man hat das auch gerochen, dass sie betrunken war. Sie hat dann mit uns Fotos machen wollen und so Fotos, nochmal Foto. Und irgendwann wurde das wirklich nervig und so aufdringlich und so. Sie hat dann angefangen, sogar mit Papa noch dann so eine Diskussion zu haben, weil Papa gesagt hat, wir wollen ein Foto machen nur mit den Leuten aus Deutschland. Und die Frau wollte nicht hören. Die meinte, nein, ich will trotzdem mit euch Foto machen. Hast du was gegen mich? Dies und das. Wer bist du? Weißt du, wer ich bin? Ich bin aus Amerika. Also die hat dann auch so Schimpfwörter benutzt und so. Und das war schon so dieser Moment, wo man wirklich gesagt hat, okay, gut, dass man ein Kind Gottes ist, sonst kann was passieren, wo man mit Fleisch redet. Mhm. Auf jeden Fall hat dann Papa mit ihr so ein bisschen gesprochen und so ein bisschen, dann kam noch jemand anders dazu, Conny, glaube ich, dann hat man sich ein bisschen beruhigt. Und man hat gesehen, so dass diese Frau einfach ein Spiegel von dem, was der ältere Bruder von Papa durchgezogen hat. Also der ältere Bruder von Papa, der hat die Familie wirklich in den Abgrund sozusagen, die Familie von Papa in den Abgrund getrieben, weltlich gesehen. Ne? Nur dank Jesus Christus, nur durch Jesus Christus ist die Familie wirklich das, was sie heute ist. Der Bruder von Papa, der ältere Bruder, hat das ganze Geld, diesen ganzen Besitz, die ganze Erbe von seinen Eltern genommen und damit hat sie nach im Ausland, in Italien, und hat das Ganze verspielt, das ganze Geld. Mama und Papa, also Papas Familie hatte so viel Reichtum, die hatten Boden ohne Ende, Bodenschätze ohne Ende. Der hat alles, das ganze Geld genommen, das ganze Land hatte verkauft und hat damit angefangen, im Ausland zu spielen und hat alles verspielt. Nichts hat er heute, er hat nichts. Seine Frau ist betrunken, kommt zur Beerdigung und aber er hat sich dann halt, er ist dann zu Mama gegangen, Mama hat erstmal nicht mit ihm reden wollen, Mama war wirklich distanziert und wollte eigentlich gar nicht mit ihm reden, aber Onkel Deba hat dann und wir alle haben dann angefangen auch mit ihr zu reden, dass sie wirklich sich in Christus, dass sie auf Christus vertrauen soll und dass sie alles verzeihen soll und Mama hat dann auch dann sich auf Jesus Christus verlassen und hat dann zu dem gepredigt dann auch später. Aber seine Frau hat einfach gezeigt, hat einfach wiedergespiegelt, was er so durchgemacht hat, was er ist, was er so für eine Vergangenheit hatte. Also für eine Vergangenheit hat. Und also wie gesagt, Mama hat erzählt, dass hätte der Bruder Jesus Christus nachgefolgt, ne, wie Papa, dann hätten wir, die ganze Familie, uns nie Sorgen machen brauchen über Geld. Wir hätten gar kein Problem mit Geld. Wir hätten nichts, irgendwas, lass uns einen günstigeren Flug buchen oder lass uns ein günstigeres Hotel holen. Das hätten wir, diese ganzen Gedanken hätten wir heute nie gehabt, hätte dieser Mensch einfach auf Jesus Christus verlassen und einfach mit Jesus Christus eine Beziehung gehabt. Auf jeden Fall, ja, aber so ist es halt passiert und praise the Lord, Jesus Christus ist unser Fundament und durch Jesus Christus haben wir alles, was wir brauchen und durch Jesus Christus haben wir das ewige Leben und brauchen uns keine Sorgen machen über das, was nicht da ist oder das, was hätte sein können oder sonst was. Mhm. Ja, und die Beerdigung war, wie gesagt, gut organisiert, also es gab nicht wirklich irgendwas, was wirklich gravierend schief gelaufen ist. Also natürlich gab es hier und da mal Verspätung und einige Unklarheiten, Unstimmigkeiten, aber alles keine krassen Sachen, die irgendwie die Beerdigung irgendwie beeinflusst haben. Also alles hat geklappt. Oma wurde beerdigt. der Tag, wo Oma beerdigt wurde, war auch sehr krass, ne, zu sehen, dass die halt im Sarg schon war. Und dann sind wir nach zum Dorf gefahren, wo sie halt damals gewohnt hat. Und sie wurde dann dort beerdigt. Nini hat dann auch also jeder musste bei der Beerdigung, als man sie ins Loch getragen hat, also als man den Sarg in das Loch getragen hat und angefangen hat, das Loch zuzumachen mit dem Sand, mit der Schippe, musste jeder Familienmitglied, also jeder, die Söhne und die Tochter von, das heißt Papa, Onkel Deba, Onkel Kolla, Papas ältester Bruder, Tante Irumade, die müssen alle eine Schippe Sand, müssen die in das Loch schmeißen. Und jeder, also nacheinander, ne, jeder ist dran gekommen und dann sollte dann auch die Frauen von den Enkelkinder, und dann ist Nini dann auch dran gekommen und Nini hat dann auch eine Schippe genommen und hat dann den Sand in das Loch geschmissen. Ich habe alles ein bisschen aufgenommen und ja, es war krass, sowas zu erleben. Ich war auf jeden Fall dankbar, dass ich halt da war. Es ist etwas, was man nicht vergessen wird. Manche Leute haben es leider nicht geschafft, wie mein Bruder zum Beispiel, Nathaniel. Oder und seine Frau zum Beispiel. Aber ich bin dankbar, dass ich da war und das sehen durfte und das erleben durfte. Genau, das als das dann vorbei war, als die Beerdigung vorbei war, war eigentlich dann nicht mehr viel am Start. Wir haben halt jeden Abend sind wir zum Onkel Koller gefahren, zum Haus gefahren, haben gegessen, gefrühstückt und dann haben wir Sachen erledigt, die erledigt werden sollten. Es war schön diesmal, diese Zeit zu haben, einfach mal zu chillen, wirklich. Die Mädels haben sich amüsiert mit den Kindern, haben getanzt, haben gespielt, die haben gut gegessen. Ich habe die ich damals, als ich klein war, in Nigeria war, mit dem ich unterwegs war damals, aber ich habe die leider nicht mehr erkannt. Es waren für mich einfach Menschen, die erwachsen geworden sind, aber ich hatte keine Erinnerung mehr. Ich habe keine Erinnerung mehr an die gehabt, weil ich einfach zu klein war damals und alles vergessen habe. Vielleicht würde Nathaniel noch sich an manche erinnern, aber ich konnte mich leider nicht erinnern. Es war ein bisschen traurig, mich mit denen zu unterhalten, nicht zu wissen, wer die wirklich sind und so. Und die wussten, wer ich bin, aber ich wusste nicht, ich habe nicht gewusst, wer die sind wirklich. Aber ich habe mit einigen von denen Nummern ausgetauscht und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und versuchen einiges, was das Tanzen betrifft, zu organisieren, dass ich bald auch vielleicht dort tänzerisch dort ein paar Projekte mache in Nigeria. So habe ich das mit denen auch jetzt besprochen, weil die meinten, dass es dort auf jeden Fall möglich ist und so. Ja, genau, die Reise war auf jeden Fall, es war es auf jeden Fall wert. Ich bin dankbar, dass ich dort gewesen bin. Das Thema Geld fiel dann immer wieder an, natürlich in Nigeria. Ohne Geld kommt man nicht, ohne Geld läuft dann nichts und das Geld hat geflossen ohne Ende und man hat immer wieder geguckt, okay, hat man jetzt genug noch, wie viel hat man noch, aber am Ende, Gott sei Dank, hat alles ausgereicht. Das Problem mit Corona hat uns ständig mitbegleitet in diese Reise, das hat diese Reise sehr krass geprägt, diese Corona-Sache, weil man nicht wusste, ob man nach Hause kommt, wann man nach Hause kommt, weil die Nachrichten wurden immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. In Deutschland hat man sich gefragt, okay, will man überhaupt nach Deutschland oder will man lieber hier bleiben? Ich habe sogar dann angefangen zu spekulieren, meine Reise zu verlängern. Ich habe gesagt, komm, ich verlängere einfach und dies und das. Nee, hat gesagt, nee, komm mit, komm mit nach Hause, bla bla bla. Und dann, ich habe gesagt, ja, aber wenn ich in Deutschland nichts zu tun habe und nur nach Hause komme, so, was soll ich denn zu Hause? Ja, und ich habe gesagt, okay, wenn jetzt, ich wusste, dass ich eigentlich einen Job habe in Deutschland, weil ich eigentlich arbeiten sollte an dem Sonntag. Als wir ankommen sollten, sollte ich beim Event halt judgen. Und dann hieß es, ja, das Event ist ausgefallen, wegen Corona. Gut, ich sage, okay. Also das heißt, eigentlich, wenn ich nach Hause komme in Deutschland, müsste ich nur noch unterrichten und dann hätte ich eigentlich nichts zu tun. Und dann hieß es, ja, auch die Kurse, sie fallen aus, alle bleiben zu Hause. Und dann habe ich gedacht, okay, das heißt, normalerweise bringt es nichts noch weiter unbedingt direkt jetzt nach Deutschland zu fliegen, kann man ruhig verlängern. Gut, aber dann hieß es, ja, in 2 Wochen werden erst wieder Flüge möglich sein. Also die Flughäfen werden alles dicht, dicht gemacht und erst in 2 Wochen, wenn überhaupt, das war sogar unklar, ob in 2 Wochen noch Flieger zur Verfügung stehen würden. Und das hat natürlich das Ganze so ein bisschen mit Hintergedanken. Es war so ein bisschen schwierig, damit umzugehen, weil ich dachte mir, wenn ich jetzt nach meine Reise in Jäger verlängere und in 2 Wochen denke ich, dass ich und davon ausgehe, dass ich in 2 Wochen nach Hause fliege, nach Deutschland fliege, aber dann die Sperrung dann noch weiter, wenn die Sperrung dann noch mal verlängert wird, was soll ich dann machen? Ich habe mir gedacht, gut, dann schaue ich mal, ob ich vielleicht einen Flug bekomme, vielleicht doch noch irgendwie vielleicht einen Flug bekomme. Wenn ich einen Flug bekomme, dann fliege ich halt nach Hause, wenn nicht, dann nicht. So, dann hieß es halt, nee, es gibt keine Flüge mehr, dein Flug wurde gecancelt, Turkish Airlines lassen keine Flüge mehr nach Deutschland. Da habe ich mir gedacht, oh, okay, was jetzt? Und dann hat Nini versucht, halt Flüge zu finden, hin und her diskutiert, bist du nach Hause, bist du nicht nach Hause, bist du verlängern, bist du nicht verlängern, macht dir da was aus, macht es dir was aus, hier zu bleiben. Für mich war, ich wollte gerne länger bleiben, aber ich habe mir gedacht, wenn ich länger bleibe in Nigeria, also wenn ich nach Hause komme in Deutschland, dann habe ich vielleicht nichts zu tun, aber dann kann ich wenigstens von hier aus wirklich arbeiten, weil ich von hier aus wirklich Internet habe, von hier aus kann ich jeden erreichen. Und wenn ich in Nigeria bleibe, je länger ich in Nigeria bleibe, desto weniger Möglichkeit habe ich zu arbeiten, desto weniger Möglichkeit, also desto mehr muss ich auch ausgeben. Ich muss dann auch Geld ausgeben für Sachen zu essen, dies und das. Obwohl ich das auch hier mache, aber nicht zu vergleichen wie in Nigeria. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist sinnvoller, wirklich zu fliegen, weil in 2 Wochen steht es nicht fest, dass Flüge da sein werden. Deswegen fliege lieber besser nach Hause. Beim nächsten Mal kannst du länger bleiben in Nigeria. Okay, dann haben wir angefangen nach Flügen zu gucken. Gedacht, okay, lass mal gucken, dass wir einen Flug finden. Und dann hieß es auf einmal, nee, KLM, Flüge sind ausgefallen. Die wurden gecancelt. Uff, und dann dachte ich, okay, das heißt, heute kommt, also diesmal, das sieht so aus, als ob wirklich keiner von uns nach Hause kommt, jetzt an dem Wochenende. Wir werden wahrscheinlich alle verlängern müssen, so wie es gerade aussieht. Und die Flüge wurden wirklich gecancelt, laut Internet wurden die wirklich gecancelt, weil Mercy dann auch später ein E-Mail bekommen hat von KLM, dass ihre Flüge gecancelt wurde. Und dann haben wir gesagt, okay, es bleibt nur noch eine Möglichkeit übrig, indem wir nach Lagos fahren und direkt zum Flughafen gehen und da versuchen, alles zu klären. Mhm. Alles andere, wir können uns nicht darauf verlassen, dass das wirklich stimmt. Wir können das auch nicht so stehen lassen. Es muss geklärt werden, ob diese Flüge wirklich ausfallen oder nicht, weil bei manchen also jeder hatte diese KLM-App und bei manchen war gecancelt, bei anderen war es nicht gecancelt und es hat immer hin und her so ein bisschen gesprungen. Das heißt, konkret alles zu klären, müssen wir wirklich nach Lagos fahren, um wirklich dort am Flughafen alles zu klären. Und dann habe ich mir selber gedacht, okay, wenn das so ist, dann werde ich auf jeden Fall auch mitkommen, also mit meine Sachen packen, weil ich habe sogar eigentlich überlegt, nach Lagos zu fahren mit den Mädels, ohne meine Sachen, ohne meinen Koffer. Weil ich dachte, bei mir ist das eh schon durch. Meine Flüge sind gecancelt, nach Turkish Airlines gibt es eh nicht mehr und wir finden noch keine anderen Flüge, damit ich doch noch nach Düsseldorf fliege. Weil alles war sehr, sehr teuer. Die Flüge, die dann zur Verfügung waren, waren 700 Euro und sowas. Die 500-Euro-Flüge waren zwar da, aber wenn man versucht hat zu buchen, kam immer irgendwas dazwischen, hat nicht geklappt. Ja, und dann habe ich gesagt, komm, ich werde trotzdem versuchen, am Flughafen alles zu klären. Ich werde meine Sachen ganz normal packen, als würde ich fliegen wollen. Es kann sein, dass ich wieder zurückkomme und dann ist das alles okay, dann komme ich halt wieder zurück. Wir haben dann an dem Abend nochmal eine Besprechung gehabt und haben nochmal Jesus Christus gedankt, dass wir wussten Bescheid, dass wir, als wir alle diese Reise auf uns genommen haben, dass wir wussten Bescheid, dass es sein kann, dass wir nicht rechtzeitig zurückkommen, dass wir, wenn nicht sogar Tage, sogar Wochen länger bleiben werden in Nigeria, wenn es halt dazu kommen sollte. Und wir sollen nicht auf jeden Fall nicht darauf beharren, unbedingt nach Hause zu fliegen, wenn es nicht Gottes Wille ist. Und wir sollen einfach auf Jesus Christus verlassen und beten, dass sein Wille geschehe und nicht unser Willen. So, dann haben wir alle nochmal gebetet und Gott gedankt. Wir haben auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob wir gebetet haben, aber auf jeden Fall haben wir eine Besprechung dann gehabt und uns darauf geeinigt. Und ja, und sind dann mit Glauben und Zuversicht sind wir von Lagos nach Benin gefahren. Kamen am Flughafen an, haben Angriffe ohne Ende gehabt, vor allem bei mir, Turkish Airline, haben dicht gemacht, KLM hat angefangen zu sagen, nee, es gibt keine Flüge, alles ausgebucht. Ich habe mir gedacht, okay, welche Möglichkeiten haben wir denn? Sollen wir, da hat der Typ, der uns betreut hat, der KLM-Typ, der war sehr, sehr freundlich, der war wirklich, hat seinen Job wirklich gut gemacht, obwohl da wirklich Chaos war und Panik, die Leute in Panik reagiert haben, hat er wirklich sich beruhigt, er war wirklich in Ruhe und hat alles versucht, friedlich wie möglich, so freundlich wirklich beraten und hat uns dann beraten, halt einen neuen Flug zu buchen und das ist halt 676 Euro oder so kosten würde und ich habe ein bisschen überlegt wegen dem Geld, ich habe gedacht, okay, ja, wenn ich so viel Geld bezahle, lohnt sich das überhaupt? Aber dann hab ich mir die ganzen Gedanken nochmal gemacht, dass meine Reise die Reise von Lagos nach Benin oder die Reise von Benin zum Lagos, diese Reise an sich kostet schon sehr viel Geld, also in die nigerianischen Verhältnisse. Das Hotel in Benin kostet auch Geld. Das Hotel, wenn ich jetzt 2 Wochen verlängere, ein Hotel in Benin bleibe, müsste ich nochmal 300 Euro nochmal bezahlen insgesamt. Also wenn ich wirklich 2 Wochen, nicht 2 Wochen, 4 Wochen, weil in der Regel ist jetzt 4 Wochen dicht. Wenn ich jetzt 4 Wochen Hotel bleibe, dann müsste ich wirklich 300 Euro bezahlen für das Hotel, für das kleinste Hotel, für das kleinste Zimmer. Das heißt 300 Euro drauf, plus Essen, plus Fahrten und alles drum dran. Das heißt, dann würde ich auf jeden Fall auf diese Flugkosten auf jeden Fall wieder, das wäre dasselbe, bin ich sogar noch mehr. Da habe ich mir gedacht, okay, dann macht das keinen Sinn, dann fliege ich wirklich lieber jetzt, buche einen neuen Flug. Und dann haben wir versucht, einen neuen Flug zu buchen und dann hat es nicht geklappt wegen Kreditkarte. Und dann hieß es, ja, Kreditkarte ist blockiert, weil es wegen Überlastung oder wegen Blockade von Santander Bank haben versucht, Kreditkarte von Tu zu holen. Nini hat angefangen, mit den Typen zu erklären, denen alles zu erklären, von wegen Kreditkarte, das ist Kreditkarte von meiner Freundin, obwohl sie einfach nur hätte sagen sollen, das ist die Kreditkarte, die wir haben. Und natürlich haben die dann nein gesagt. Da habe ich mich nochmal aufgeregt auch, warum erzählst du nicht einfach, gibst du nicht einfach die Nummer und das war's. Warum fängst du einfach an, der Sachen zu erklären, die Geschichte alles denen zu erklären, damit die dann Nein sagen? Ja, auf jeden Fall, die haben das abgelehnt. Und dann haben wir noch, ich glaube, welche Kreditkarte, wir haben noch eine andere Kreditkarte genommen, von jemand anders. Also Tus Kreditkarte hat nicht geklappt. Papas Kreditkarte hat auch nicht geklappt. Papa nicht da war, dann haben wir gesagt, okay, Papa muss geholt werden, wir müssen Papa reinholen. Dann haben wir gesagt, okay, Tania, hol Papa. Papa ist reingekommen. Papa hat Kreditkarte gezeigt, Kreditkarte versucht, der Typ hat Kreditkarte die Nummer eingegeben und dann hieß es, Kreditkarte ist belastet und kann nicht genutzt werden. Und dann hatte Tania Plan B oder Pre 17 rausgezogen und gesagt, wir haben Bargeld dabei. Wir haben Cash. Wir zahlen Cash. Und dann meinten sie so, Cash, kein Problem, machen wir, zahlen wir Cash. Und dann Papa hat Geld rausgeholt. Oh Gott, ey. Und dann, als Papa Geld rausgeholt hat, gab es noch ein Problem darauf. Genau, dann war das, dann müssen wir das Geld. Oh Gott, in Naira. Dann sagt er, ja, das Geld kann er nicht annehmen, weil es Euro ist. Nehmen nur Naira und Dollar an. Ich so, oh, wie? Nur Naira und Dollar. Okay, dann müssen wir nochmal rausgehen und dann Geld wechseln. Von Euro in Naira, haben das dann gewechselt und dann sind wir hochgegangen und hat endlich den Flug gebucht und das hat mir einfach gezeigt, ohne Jesus Christus läuft gar nichts, wenn man sich auf Geld verlässt, wenn man ganz auf Geld guckt, wenn man ganz versucht, alles mit Geld, wegen Geld zu regeln, dann wird man immer in Probleme kommen, egal wie. Egal, ob es das günstigste, ob der Flug am günstigsten ist oder auch das Hotel am günstigsten ist, wenn Jesus Christus nicht dabei ist, dann wird der Teufel dich am Ende irgendwo kriegen. Dann wird der Teufel irgendwo dir einen Stein in den Weg legen und nur Jesus Christus kann diesen Stein weglegen. Wenn du ihn nicht hast, dann hat er dich. Und ich war einfach dankbar, dass Jesus Christus da war, dass Jesus Christus uns geleitet hat. Weil Jesus Christus, hätten wir nicht Jesus Christus gehabt, hätten wir Dinge in Fleisch gemacht, hätte es sogar sein, dass Mama und Papa nicht mal mitgekommen wären. Mama und Papa wären in Benin geblieben und wir wären alleine gefahren. Dann hätten wir die Möglichkeit nicht gehabt, dass Papa uns Bargeld gegeben hat. Oder mir Bargeld gegeben hat. Und ich weiß noch, dass das meine Idee war eigentlich, wo ich gesagt habe, Mama und Papa brauchen nicht mitzukommen eigentlich nach Lagos. Weil ich gedacht habe, eigentlich macht das keinen Sinn, dass sie dabei sind. Aber am Ende hat sich das gezeigt, dass es sehr wohl Sinn gemacht hat, dass sie da waren. Und also das, was ich gelernt habe, ist einfach, dass es geht nicht darum, dass man sagt, ja, wir müssen alles immer zusammen machen. Wir müssen nicht aufs Geld gucken oder wir müssen nicht das Geld, wir lass uns einfach Geld ausgeben ohne Ende. Wir brauchen uns nicht um Geld Sorgen zu machen. Mir geht es nicht, also das, was ich gelernt habe, ist nicht das, sondern dass, wenn man nicht Jesus Christus hat, ne, und selbst dann, wenn man versucht, ohne Jesus Christus nicht auf Geld zu achten, auch das ist falsch. Wenn man versucht, wie man zusammenhält ohne Jesus Christus. Auch das ist falsch. Ja, weil in der Welt, die Menschen, die werden, wenn die sagen, wenn die Welt das Problem lösen wollen, die werden sagen, ja, wir halten zusammen. Wir denken nicht an Geld, wir machen alles ohne Problem mit Geld. Aber die machen das nicht mit Christus. Und wenn man das alles so macht, wird der Teufel auch da die Menschen kriegen. Was ich jetzt da gelernt habe, ist einfach, dass egal was man tut, man sollte einfach auf den Heiligen Geist hören. Der Grund, warum Mama und Papa mitgekommen sind, ist nicht, weil wir zusammen immer zusammenhalten, sondern weil der Heilige Geist gesagt hat, dass das das Richtige ist. Der Grund, warum wir uns keine Sorgen machen sollen um Geld, nicht weil Geld für uns keine Rolle spielt, sondern weil Jesus Christus uns sagt, dass wir uns keine Sorgen machen sollen um Geld. Weil Jesus Christus uns schon alles gegeben hat, was wir brauchen. Und das ist das, was ich gelernt habe aus dieser Geschichte, aus dieser Reise. Und beim nächsten Mal werde ich mich noch mehr und mehr auf ihn verlassen, sodass wir halt diese Fehler und diese Verzögerung uns vermeiden und das alles noch glatter geht, so wie er das haben will. Mhm. Also, das war es von meiner Seite aus für die Reise nach Nigeria. Ich freue mich auf die nächste Reise. Ja. Ja. Das war detailliert. Das war ein Das war Amina-Style, war das. Ja, Amina, noch viel lernen. Wir können die nächsten am Samstag machen. Ja, am Samstag, ja. Ja. Echt? Am Samstag? Ich dachte auch gleich. Vor allem Mercy kommt auch noch. Sie ist auch genauso gut wie du, Alter. Die fängt sogar nicht. Ich fange erstmal an, meine Klamotten. Ich habe so viele Klamotten, ich wusste gar nicht, wohin damit. Und dann habe ich mir gedacht, was soll ich machen? Und dann habe ich mein Telefon dann überhaupt. Genau das, ey. Gut, das verschieben wir auf Samstag. Wie lange hast du gebraucht? Halbe Stunde? Wer, du? Was? Das war länger. Du hast genommen. Eine Stunde, glaube ich. Eine Stunde hast du genommen. Eine Stunde? Oder? Niemals. Was? Hast du alles aufgenommen? Eine Minute. Guck mal, 1,5 Stunden, Digga. Weißt du, was ich alles in dieser Zeit gemacht habe? Während ich dir zugehört habe? Ich sag dir mal, was ich gemacht habe. Ich habe Jezri gefüttert. Dann habe ich Jezri gebadet. Oha, das heißt. Eingekriegt. Noch andere Sachen. Vergesst nicht, dass Messi auch ihren Teil dazu beigetragen hat. Stimmt, ich habe ja auch was. Und Nini hat ja auch was gesagt. Ich weiß, ihr in Kombination seid nicht gut. Deswegen ist es immer gut, dass wir Samstag. Guck mal, selbst meine Mutter muss lachen. Auf jeden Fall, am Samstag ist der Mercy dran. Okay. Außer Sia und Jennifer sind da kurz und knackig. Aber guck mal, die arme Jenny, die hat schon Armageddon aufgeschlagen. Die liegt da schon, ey. Das ist der Anfang vom Ende. Was ist eigentlich mit Tanier passiert? Die wollte doch nachkommen. Ja, sie hat gedacht, wenn du jeweils oder so redet, dann kann ich doch später kommen. Ich habe eh alles aufgenommen. Ich schicke das in die Gruppe, dann kann sie sich das anhören. Ja. Ja. Nee, war gut, ey. Es war echt schön, die Erklärung. Es hat nochmal voll viele Sachen nochmal in Erinnerung geholt. Du liebst sowas. Ist klar, du liebst sowas, ey. Du, Mercy, für dich war das. Deine Ohren haben die ganze Zeit gekittelt. So. Noch detaillierter. Gott sei Dank ist Ogeva nicht der Verfasser der Bibel gewesen, sonst wären die Bibel 3 Bücher. Gut, dass ich nicht den Moses-Film gedreht habe. Nein. Bete ich. Vater, ich danke dir für die heutige... Der wollte gleich kommen. Ja, der hat schon Daumen hoch gemacht. Okay. In Jesus' Namen bete ich. Vater, ich danke dir für den heutigen Abend. Ich danke dir, Jesus Christus, für alles, was wir miteinander geteilt haben. Vater, wir danken dir einfach für diese Zeit, die du uns in Nigeria geschenkt hast, Vater. Wir danken dir einfach dafür, dass du uns in all diesen Situationen, all diesen Episoden sozusagen einfach gezeigt hast, dass du Herr bist, Jesus Christus, und dass wir dich brauchen und dass wir ohne dich nichts sind und dass wir ohne dich nichts haben, Jesus Christus. Und dafür bin ich dir so dankbar, dass du zeigst uns gleichzeitig, dass wir ohne dich nichts sind, aber gleichzeitig zeigst du uns auch damit, dass wir dich haben und deswegen nicht ohne dich sind. Und das ist einfach Freude, das ist einfach Frieden, das ist Freiheit, Jesus Christus. Dafür danken wir dir, Vater. Ich danke dir für den Heiligen Geist, den du uns geschenkt hast, der uns der uns auch noch Jahre später aus dieser ganzen Situation so viel zeigen wird, aus uns, für uns selbst, für unsere Mitmenschen und für die Leute, die wir noch alle treffen werden, dass wir einfach den Leuten auch damit helfen können und denen die Botschaft, die frohe Botschaft damit verkündigen können und sagen können, dass Jesus Christus lebt, auch in den alltäglichsten Situationen, auch wenn wir im Urlaub sind, wenn wir verreisen, dass er da ist und dass wir diese Sachen, Situationen, die Dinge, die uns passiert sind, nutzen können, auch zu anderen Leuten zu predigen, auch sogar auch zu uns selbst nochmal zu predigen und uns daran zu erinnern, wo Christus uns rausgeholt hat. Wir danken dir, Vater. Wir danken dir, Jesus Christus, für diese Gemeinschaft, für dieses Zusammenkommen in deinem Namen, Jesus Christus. Wir danken dir für den Schlaf, für die Nacht, für den Morgentag, der auch von dir geleitet und gelenkt werden wird, Jesus Christus. Wir danken dir, Vater, für alles. Wir lieben dich, Jesus Christus. Wir ehren dich. In Jesus' Namen beten wir. Amen. Amen. 3, 2, 1. Wir sind eins in Jesus. Jesus ist hier eins. Ciao. Er wünscht euch eine gesegnete Nacht und Wie läuft es eigentlich in Gladbach? Boah, Jenny war schnell weg, ne? Boah, Jesus, Alter. Gott. Wie läuft es eigentlich bei euch in Gladbach? Chillig. Chillig, Willi. Schmeißt ihr das Haus zu dritt, oder? Ja, ja, es klappt. Ich habe heute den Kühlschrank sauber gemacht. Also, Step by Step. Man tastet sich ran. Im Garten? Garten, ich hab die Autos gestartet. Ja, wir gegessen. Wir essen gut. Jenny ist unser Ernährungsberater. Sie macht das ganz gut. Guckt immer, dass wir gesund essen. Hat jetzt Ri Pink an? Okay, die am Samstag, ne? Mhm. Wie sieht's eigentlich aus? Macht es Sinn, überhaupt nach Gladbach zu fahren? Mhm. Ihr könnt kommen, also mir ist das egal. Die Sache ist halt einfach nur. Ich bin safe auf Hausparty. Die Sache ist halt einfach nur diese Polizeigeschichte. Ich will nicht, dass irgendjemand so oder so rausgetragen wird. Deswegen. Ich kann meinen alten Ausweis rausholen, dass ich da noch wohne. Das Ding ist ja nicht. Das Problem ist ja nicht, dass wir dann mehrere Leute im Haus sind, weil das ist ein Haus. Mit 4, 5 Zimmern. Nein. Bist du fertig? Dann ist es klar, dass mehrere Leute. Wer ist weggegangen? Keine Ahnung, ey. Jeder ist weggegangen. Das war doch seine Frage. Ja, ja. Ich hatte sich verdrückt. Also das Problem ist, dass wir jetzt auch mit 5 Leuten in der Wohnung sind. Aber die Frage ist, wollen wir das? Also mir ist juckig. Weil solange die Gemeinde unten... Mir ist juckig, Alter. Ist das euer Ernst? Ist das jetzt das Wort normal? Ist das Wort normal geworden? Ist das wirklich? Mir ist es egal, ist also weg. Mir ist es juckig. Ja, mir ist egal. Ihr könnt kommen, ist euer Haus. I don't care. Klingelt nur vorher. Oh, ist euer Haus, aber klingelt, ja? Bitte. Ich habe gesagt, wir werden auf jeden Fall mit Hausparty dabei sein. Weil solange die Gemeinde unten ist, ist es egal, wie viele Leute. Also, solange die Gemeinde nicht offen ist unten, ist es egal, wie viele Leute hier drin sind. Weil das ist ja ein Haus und dann leben wir mehr Leute. Und bloß, wir dürfen nicht zu 5 oder zu 7 einfach auf die Straße. Mhm. Ja, wenn nicht mehr gesagt, als 2. Ich darf nur zu 2 auf der Straße. Bitte? Man darf nur zu 2 auf der Straße sein. Ja, ja. Und wenn man zu 4 geht, dann muss man auf jeden Fall einen großen Abstand halten. Ja, wie gesagt, mal sehen, was passiert. Also wir sind auf jeden Fall per Telefon dabei. Hausparty und Insta. Okay. Wie du kommst. Jezriel, guck mal. Baby! Komm da raus. Ohne Kopf. Ja, bravo. Komm raus. Da! Proud, Digga, proud! Ja, wie gesagt, Jennifer, vielleicht kommt Amina morgen schon raus, ne? Wow. Wie gesagt, sag mir Bescheid, weil ab dann bin ich hier auch weg. Ja, aber diese Person da vorne, die hat gehustet. Das ist der Klimaanlage im Flugzeug, deswegen habe ich gehustet. Ach so, Klimaanlage im Flugzeug. Flugzeug, ja? Ja. Gut. Ich gebe dir gerade eine Faust auf dein Kinn. Ogeva wollte gerade rein, oder? Ogeva? Achso, ja, kommt gerade. Coming. Mhm. So. Ich bin zurück. Ich bin rausgegangen. Ich hab keine Ahnung warum. Also ich wiederhole diese Antwort nochmal, ja. Solange die Gemeinde unten bleibt und wir nicht unten sind, dann kann man natürlich mit mehreren Leuten in dem Zimmer im Haus verweilen, weil das ist ja ein Einfamilienhaus und es gibt sich, dass in einem Familienhaus vielleicht 5, 6 Leute leben. Deswegen wird es kein Problem sein. Mhm.